Nach dem Irakkrieg 2003, so Bischof Sleiman, sind mit den Amerikanern Heerscharen von evangelikalen Gruppierungen in den Irak gekommen. Sie haben neue kirchliche Gemeinschaften gegründet und Gläubige abgeworben, wo immer sie konnten. Sie arbeiten dabei mit dubiosen Mitteln, mit viel Geld und mit moralischem und psychologischem Druck. Erzbischof Jean Sleiman kennt den Westen ebenso wie den Orient. Nach seiner Studienzeit in Paris hat der gebürtige Libanese an Universitäten in Rom und Beirut Sozialwissenschaften gelehrt. Er weiß um die Vorzüge eines modernen, aufgeklärten Denkens, schätzt aber auch den spirituellen Reichtum der fast 2000 Jahre alten orientalischen Kirchen. Auf unsere alte Kultur im Irak, klagt er, haben diese christlichen Religionsgemeinschaften aus den USA keinerlei Rücksicht genommen. Sie haben uns irakischen Christen nicht etwa geholfen, sondern versucht, uns zu verdrängen. Dafür haben sie sich strategisch einen günstigen Moment ausgesucht. Das Regime Saddam Husseins war zusammengebrochen. Es gab keine Kontrolle im Land und damit eine totale Freiheit. Aber bei uns war keiner an die Freiheit gewöhnt. Und so entstand ein totales Chaos. Wir waren völlig hilflos. Diese evangelikalen Gruppierungen haben unsere Not ausgenutzt. Meiner Ansicht nach ist das nicht im Sinne des Evangeliums. Natürlich galten die Bekehrungsversuche der Evangelikalen auch den irakischen Muslimen. Das Vorgehen der Missionare, so der Bischof, empfanden daher viele Iraker als erneuten Versuch, ihr Land zu erobern. Verstehen Sie mich richtig, betont Jean Sleiman. Religionsfreiheit ist für mich etwas Heiliges. Jeder soll sich seine Religion aussuchen können. Darum geht es hier nicht. Diese Art, mit der diese Evangelikalen aus den USA hier missionieren, ist einfach unerträglich. Denn ihnen geht es vor allem um Politik. Das ist der Hintergrund dieser Evangelisierung, die finanziell aus den USA unterstützt wird. Auch viele Muslime empfinden das Vorgehen der Evangelikalen als eine Provokation. Deshalb ließ die Reaktion nicht lange auf sich warten. Bald schon wurden die Christen im Irak pauschal von islamistischen Terrorzellen für die Politik des Westens verantwortlich gemacht und verfolgt. Leidtragende waren auch diesmal die etwa 800.000 Christen in den einheimischen Kirchen. Die Hälfte von ihnen hat inzwischen den Irak verlassen. Vielleicht, so hofft Jean Sleiman, wird sich jetzt unter Obama die Situation ändern. Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn dem so ist, diese evangelikalen Gruppierungen haben bereits einen enormen Schaden angerichtet. Sie haben einen Keil in unser zuvor weitgehend friedliches Zusammenleben getrieben. Sie haben uns gespalten. Die rücksichtslosen Methoden mancher evangelikaler Gemeinschaften beklagen auch die einheimischen Kirchen in anderen Ländern Asiens, Afrikas oder Lateinamerikas. Doch fast nie wird deutlich ausgesprochen, dass diese aggressiven Formen der Mission oft auch im Dienst politischer Ziele stehen. Bischof Sleiman fordert die traditionellen Kirchen deshalb auf, sich künftig deutlicher von den Missionskampagnen dieser evangelikalen Gemeinschaften zu distanzieren. Es ist nach seiner Meinung falsch, wenn man die Probleme, die durch diese Gemeinschaften entstehen, mit einer in diesen Fällen völlig unangebrachten christlichen Solidarität zudecken möchte. Deshalb ist der Erzbischof dafür, die Dinge endlich auch offen beim Namen zu nennen. Diese evangelikalen Gruppierungen stehen für eine Art christlichen Extremismus. Sehen Sie, wir Christen kritisieren die Islamisten, weil sie sagen, dass sie im Auftrag Gottes handeln. Nun, dann müssen wir auch verurteilen, wenn nun ein politisch motiviertes Christentum auftritt, das Gott instrumentalisiert, um im Orient Einfluss zu gewinnen.